Laufen wir schon? Okay, jetzt können wir anfangen. Das ist langweilig, nur wenn wir tauschen. So, siehst du enttäuscht aus. Du sexy und du der Bootsführer. Und bitte. Okay, so, dann versuche ich mal. Erstens. Ein Werk der Fiktion. Sollten Sie während der Ausstrahlung dieses Hörspiels... Bei den nachfolgenden dargestellten Ereignissen handelt es sich um ein Werk der Fiktion. Sollten Sie während der Ausstrahlung dieses Hörspiels von einer oder mehreren der auftretenden Figuren Anrufe, E-Mails oder anders geartete Nachrichten erhalten, ignorieren Sie diese bitte. Der Verlauf der Handlung erlaubt keinen Rückschluss auf Leben oder Arbeitsweise tatsächlich existierender Kulturträger. Teil der Handlung ist beispielsweise die Kulturchefin. Ja, hallo, ich bin's. Ungefähr Mitte 50, vom Autor frei erfunden. Also ich bin verantwortlich für die Leitung des Ressorts Kultur. Es ist eine wirklich besondere Herausforderung und Erfüllung auch für mich. Man muss wissen, wie das mit der Kultur so läuft heutzutage. Ja? Man muss Probleme im Redaktionsalltag schon im Halbsatz erkennen und man muss es bekämpfen und man muss den Kollegen helfen. Man muss schauen, dass wir einfach nicht zu viel wollen und dass wir uns treu bleiben und uns nicht selbst im Weg stehen. Eine solche Figur hat es nie gegeben. Ähnliches gilt für eine Regisseurin, Anfang 30, die von sich sagt: Ich will schon eine richtige Kunst machen, ja? Also ich habe Spaß daran, kreative Lösungen für alles zu finden. Ja, klar, natürlich habe ich auch Angst, in den Strukturen unterzugehen, ne? Rauszufliegen oder benutzt zu werden. Ich meine, verstehst du, mit meinen Ideen dem System letztendlich widerstandslos zu dienen, ne? Und irgendwo muss ja auch Platz für das richtige Leben sein. Und für meine kleine Tochter. Auch diese Figur existiert nicht, beziehungsweise... Ja, das ist mir wichtig. ...ist nicht mehr für uns tätig. Ich bin mit der Musik nicht hingekommen, das ging gar nicht. So wenig wie der Redakteur, Ende 40. Wissen Sie, ich weiß doch genau, wie das mit der Kultur läuft. Leute, es muss jetzt aufhören, immer nur so zu laufen. Ja, ey, wir müssen das ganz anders machen. Wir müssen uns völlig neu erfinden. Ja, uns scheiden lassen. Wir müssen Lebenskünstler werden, vielleicht. In der Eingangsszene sitzen diese drei Personen in einem Besprechungszimmer eines öffentlich-rechtlichen Funkhauses und diskutieren über Marketingmaßnahmen für das Hörspiel, das wir nun ausstrahlen. Jetzt lag ich ganz daneben. Jetzt kommt die Regie rein. Szene 1. Ikonografie des Terrors. Verstehe ich nicht. Ist das gut? Was? Ja, wir reden hier von einem Plakat. Seid mal Entschuldigung, ja. Können wir mal das Radio abstellen? Nein, anlassen. Ich will die Nachrichten hören wegen der Demonstration. Komm, hier nochmal jetzt zum Plakat. Der Mann, siehst du, der Mann legt der Frau von hinten die Hände um die Hüften. Was? Und sie drückt die Sprengstange runter. Baff! Sprengstange? Ja, die drückt man runter und löst damit die Sprengung aus. Ach so. Na bitte keine Toten, ja? Bitte echte Kunst. Ja, aber die Details arbeiten wir erst bei der Arbeit aus. Werden wir jetzt schon mal loslegen? Mhm. Hey, lasst unsere Praxis unsere Grundsätze formen. Dadurch gewährleisten wir präzise Übereinstimmung im Theoretischen. Aber nichts Problematisches, ja? Aber Moment, ja. Entschuldigung. Ja. Für mich ist dieses Plakat die Ikonografie des Terrors. Ja, eben, genau. Die Wutbürger müssen Amok laufen. Aber die sehen das Poster doch gar nicht. Ja, erstmal nicht, aber die kommen mit dem ICE aus Stuttgart hierher zum Funkhaus, da sehen sie es, und demonstrieren, weil wir den Nerv getroffen haben. Mit einem amerikanischen Roman aus den 70er Jahren. Nein, nochmal, die sehen das Poster doch gar nicht. Ja, gut. Dann ändern wir das. Es kommt ja nicht nur an die Funkhausfassade. Wir verteilen es als Flugblatt. Guerilla-Marketing. Gut, das mache ich notfalls auf eigene Kosten. Das Stück ist ja erst echt, wenn es für uns selber richtig gefährlich wird. Wie Dynamit. Inszenierte Sprengung. Baff! Ein Stück Monkey Ranch Gang. Von Thomas Böhm. Nach einem Motiv aus Edward Abbeys amerikanischem Roman aus den 1970er Jahren. Das ist bis jetzt noch nie da gewesen. Wir sehen das. Regie Martin Zülka. Das Stück ist ja erst echt, wenn es für uns selber richtig gefährlich wird. Wie Dynamit. Nee, ne? Mit der Monkey Ranch Gang betrachten wir nämlich die Grenze zwischen Aufbäumen und Terror, aber... Nein, da kann ich nicht. Von beiden Seiten. Ja. Frage, ne? Steckt dem Wutbürger der Terrorist... Nein, die müssen sich schon nach mir richten. Oder wie viel anarchische Wut verträgt überhaupt die Demokratie? Richtig. Wie bitte? Kommt nach dem Schwarzen vielleicht der graue Block? Nein. Welche Waffen werden eingesetzt und solche Fragen? Und Und die Frage, wie fühlt man sich dabei? Denn keiner darf sich da mehr wohlfühlen. Mal nach. Ich glaube, den genauen Termin bekommen Sie dann von meiner Sekretärin. Okay, dann brauchen wir aber einen neuen Plakatentwurf. Ja. Meinst du? Ja, ja. Hände, die ineinander greifen. Okay. Ganz unterschiedliche Hände. Mhm. Also so wie die vier Musketiere. Ja, ja. Einer für alle. Alle für einen. Verstehe. Und gemeinsam drücken sie die Sprengstangen runter. Mhm. Aha. Sag mal, brauchen wir hier noch lang? Die Kita macht gleich zu. Ja, gut, also dann. Das ist ja. Schwerfällig, Freunde. Ja. Okay, bis bald. Ciao. Sorry, ich habe alles mitbekommen. Keine Gesichter? Ja, doch, in dem Fall schon. Doch, unsere. Aber vermummt. Szene 2. Demo-Visionen. Auch Espresso? Ich hab schon zwei getrunken. Die Kleine kam wieder um 5:30. Oh. Ich brauche ihn auch nicht. Ich will nur hinter was Warmem sitzen und in der Welt ankommen. Zuschauen. Jeden Morgen am selben Ort. Aber nicht zu Hause, nicht bei der Familie. Das bedeutet mir viel. Ich habe mir vorgenommen, dir das zu sagen. Ich möchte dir etwas Persönliches von mir preisgeben. Wow. Also das finde ich jetzt... Und dass wir uns verschwören müssen. Du brauchst es nicht zu sagen. Ich will dich auch nicht überrumpeln. Aber wann hat man im Leben schon mal Zeit und Kraft, was wirklich Wichtiges zu sagen? Mhm. Monkey Ranch muss was ganz anderes werden als unser sonstiges Zeug. Okay. Mit dem Bewusstsein müssen wir alle jetzt in die Produktion gehen. Wir müssen uns neu erfinden. Oh, was ist denn das für ein tolles Lied? Na, Bowie natürlich. Du, der hat sich ja auch übrigens jedes Mal neu Wir können uns neu erfinden. Wir müssen uns darauf konzentrieren, welche Chancen wir haben. Wir sollten nicht immer nur die Risiken sehen, sondern auch bei uns mal jetzt Veränderungen zulassen. Du lachst, ja, aber damit wir, ja, zukunftsfähig bleiben. Okay. Da muss ich dir aufrichtig sagen, dass ich mich über dich wundere. Ich frage mich wirklich, wie ernst du das meinst. Nee, komm, frag nicht sowas. Wir fangen bei Null an. Das Böse ist doch im Massenrummel, im Stress. Ich habe genug davon. Ich will jetzt auch mal ausreden. Wir tun jetzt so, als wäre das, was wir bisher gemacht haben, nur eine Demo-Version. Aha. Jetzt kommt aber das ganz große Ding. Und wir schicken es auf allen Kanälen raus in die Welt, in die Realität. Verstehst du? Schluss mit der Kultur-Fuck-Industrie. Den Leuten da draußen geht's doch genau wie uns hier drinnen. Die wollen die Welt zum Besseren verändern, aber wissen doch überhaupt nicht wie. Mhm. Deshalb arbeiten die sich an Bahnhöfen ab und Flughäfen und Atomkraftwerken und so. Und das ändern wir jetzt. Du, eine kleine Sache wegen der Besetzung. Wie machen wir das mit den Honoraren? Egal, wir holen einfach die besten Leute zusammen. Wir nehmen den Mattes, den Sander, Sophie Reuss für Bonnie, wenn wir sie kriegen. Oh nein, bitte nicht. Ja gut, dann nehmen wir total Unbekannte. Können wir ja diskutieren. Aber wichtig ist, dass wir uns glücklich machen. Einmal wieder glücklich in der Arbeit. Einmal wieder Leben und Arbeit miteinander verbinden. Aber weißt du, es war doch schon mal alles da. Ich meine, das müssen wir mitdenken. Ja, komm, so darfst du gar nicht reden. Überhaupt müssen wir total auf die Sprache achten. Im Studio jetzt keine Regiefloskeln mehr. Na, danke. Ja, wir dürfen nicht mehr die Parodie unserer selber sein. Auch nicht im Text. Nicht so eine Kunstsprache. Und so möchte gern hohe Gedanken. Ich will Sprecher, die nicht mehr rumzicken. Kein Schauspielergehabe. Und wir schneiden alles mit. Was? Ja, ich jetzt auch dieses Gespräch hier. Ja, ohne Aufwand. Mit dem Diktierdings in meinem Handy. Ach komm, nicht wirklich. Doch. Hey, wir schneiden alles mit für das Making-of. Die Leute werden wissen wollen, wie wir das fantastische Ding gemacht haben. Das wird Radiogeschichte. Das müssen wir doch gleich mitdenken. Wir dürfen nur keine Angst haben. Oder doch ganz viel Angst, denn nur aus Angst verändert sich ja was. Sag mal eine Frage, die ich dir schon immer stellen wollte. Ja, bitte. Cool. Schieß los. Hast du was mit der Chefin? Szene 3. Eigene Köpfe. Also, schreib mit. Hm. Richard David Precht. Dann dieser Deutsch-Franzose, mit dem er letztens in der Zeit gesprochen Heißel. Hat. Natürlich Giovanni auch selbst. Den kann ich anrufen. Hm. Und diese Frau, mit der er immer die Talkshow macht. Anne Will, die ruf auch ich an. Hm? Plasberg. Ich brauche junge Leute, die, wie heißt die denn, diese Charlotte Roach? Mhm. Mhm. Stuckrad Barre. Sarah Kuttel. Kuttner. Natürlich Kuttner. Heiner Geißler. Und dieser Münchner Bischof. Max. Super, ja. Mhm. Okay. Schirmacher. Und weißt du, ich brauche so populäre Leute im Schlagergeschäft und Volksmusik. Kabarettisten auch. Petra Roth. Jauch. Gottschalk. Jogi Löw. Steffi Jones. Franz Beckenbauer. Bitte, wer soll das sein? Leute, die einen eigenen Kopf haben. Die nehmen wir mit auf das Plakat. Dann sind wir durch die Namen abgesichert und dann kriegen wir mehr Aufmerksamkeit, garantiert. Also von mir aus können wir das Ganze dann auch wie ein Fahndungsplakat aussehen lassen. Gesucht, eigene Köpfe. Entschuldige, das ist doch Kacke. Walter Sittler, warum haben wir den eigentlich noch nicht? Weil das der totale Eventmist ist. Nein, Aufmerksamkeitsmanagement. Haben wir noch einen O-Ton von Schlingensief aus den alten Produktionen, der noch nie gesendet wurde? Boah, ich kotz gleich. Soll ich auch noch ein bisschen fremdsprachige Stimmen und Krach und Ausschnitte aus Kinofilmen, Popmusik mit reinnehmen? Damit die vom Prix Europa das auch alles ganz, ganz geil finden können? Quatsch. Du willst was nie Dagewesenes machen. Ja. Ja. Das musst du gleich mit Vermittlung zusammendenken. Wir versuchen eine Koproduktion mit der Bundeskulturstiftung und dem Goethe-Institut. Wir machen auch eine Ausstellung. Die Geschichte der Protestbewegungen in Deutschland seit 1968. Und denk bitte das Hörbuch von Anfang an mit. O-Töne von Ohne Sorg bis Oberpower. Triple O. Dazu eine große Fotostrecke im Stern, im Spiegel, im SZ-Magazin und online bei uns, ja? Wie alles anfing. Ich lass nachher mal bei den Stiftungen anrufen. Das fängt an, richtig scheiße zu werden. Okay. Dann eben ohne O-Töne. Müssen wir eh die ganzen Rechte einholen. Da soll sich unsere Supermami-Regisseurin mal was einfallen lassen. Wie heißt die eigentlich nochmal? Viertens. Urszene. So. Können wir mal ansprechen? Schwer zum Ansprechen, alle. Okay, jetzt können wir anfangen. Pass mal auf, das ist die Urszene einer Verschwörung. Ihr kennt euch nur 3 Tage, ja? Ihr sitzt am Lagerfeuer und stellt fest, dass die anderen die gleichen Dinge hassen wie ihr. Ist klar? Ist klar. Okay, also erfinden wir uns neu. Bonnie Abzug, du bist bestellt in den Straßenschluchten der Bronx. Verstehst du? Ja. Jetzt läufst du Amok. Ja, okay. Dein Credo steht hier gleich am Anfang. Reden, reden, reden, das ist alles, was ihr könnt. Ihr labert zu viel und macht zu wenig. Hast du's? Ihr labert viel zu viel und macht zu wenig. Ja, das war sehr schön. Super. So, jetzt der Doc. Ich denke, du bist Akademiker. Aus guten Verhältnissen. Weißt du, du hast dein Leben lang mitgemacht. Aber jetzt hast du einfach die Schnauze voll. Nee, ist klar. Seldon Sean Smith. Ich finde, wir deuten deinen Mormonen-Hintergrund nur an. Der ist überhaupt nicht wichtig. Mach dir keinen Kopf darum. Du bist ein Naturbursche. Du liebst die Frauen und die Natur. Und verstehst dich, jetzt willst du kaputt machen, was das kaputt macht. Okay, das will ich. George Washington, Heyduke III., ehemaliges Mitglied einer Army-Elite-Einheit. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Du hast was erlebt und du willst jetzt herausfinden, wer daran schuld ist. Dein Credo ist Sprengstoff, Sprengstoff, Sprengstoff. Verstanden? Sprengstoff, Sprengstoff, Sprengstoff! Okay, alles klar. Pass auf, es ist Nacht, ihr sitzt in der Wüste. Ihr hört den anderen zu und kriegt mit, mit diesen Typen könntet ihr die Welt verändern. Und das macht euch Angst, ja? Aber ihr habt den Mut, die Sachen auszusprechen, die ihr sonst nirgendwo aussprechen könnt. Denn es ist eine Nacht in der Wüste. Also, Atmo. Und bitte. Ihr wisst doch, was wir zu tun haben. Wir sollten den Damm in Scheißklumpen sprengen. Und wie? Das ist verboten. Du hast um ein Erdbeben gebetet, hast du auch gerade erzählt. Gegen Beten gibt es kein Gesetz. Du hast in böswilliger Absicht gebetet. Mit der Absicht, Unrecht zu tun und Regierungseigentum zu zerstören. Ja. Wie schaffen wir es, den Damm in die Luft zu jagen? Ach, wir besorgen uns 3 Riesenhausboote, packen die voll mit irgendwelchen Sprengstoff und... Wer weiß. Vielleicht haben diese Schatten ja Ohren. Keiner da, außer uns Betschwestern. Wer will sich da schon sicher sein? Der Staat kann überall seine Fühler haben. Okay, stopp mal. Was meinst du? Ja, das geht ja gar nicht. Oh, oh. Hey, pass mal auf. Das sind Typen aus einem Hippie-Roman, ja? Aber ihr müsst ja das nicht so spielen. Improvisiert doch mal. Lasst mal die Texte fallen. Nehmt mal die Blätter runter. Sagt einfach, was ihr machen würdet. Wir lassen jetzt einfach weiterlaufen, okay? Also ein paar Wörter vom Text könnt ihr schon reinnehmen, aber und bitte. Und bitte. Ich hasse diesen Damm. Dieser Damm hat den allerschönsten Canyon der Welt überflutet. Mein ganzes Leben lang habe ich jeden Tag diesen Canyon gesehen. Und dann kommen die und verändern alles, ohne dass wir je gefragt worden sind. Aber lasst uns trotzdem zuerst an ein paar leichtere Dinger denken. Die Stromleitungen, die sie durch die Wüste spannen, von denen würde ich gerne welche umhauen. Und die gottverdammte Straßenbauerei, die jetzt überall im Canyonland losgeht. Soll ich nicht einfach in der Landschaft sagen? Canyonland kennt doch keiner. Ja, klar, nein, klar, sag das. Es kommt ja darauf an, dass man hört, dass du es auch meinst, verstehst du? Okay, gut. Und die gottverdammte Straßenbauerei, die jetzt überall losgeht. Im Ahrtal, an der Mosel. Stuttgart 21. Berlin-Schönefeld. Oh, nee. Das ist viel zu platt. Komm, das ist viel zu offensichtlich. Weißt du, das übertragen die Hörer selbst. Denkt einfach dran, aber sagt es nicht. Okay? Also, weiter, bitte. Und bitte. Und vergesst auch nicht die Reklametafeln. Und den Tagebau. Und die Pipelines. Und die neue Eisenbahnstrecke. Und die Kohlekraftwerke. Und die Atomkraftwerke. Und die Rinderzuchtkonzerne. Und die Leute, die ihre Kippen und Bierdosen an den Straßenrand schmeißen. Ich schmeiß meine Bierdosen an den scheiß Straßenrand. Warum sollte ich keine scheiß Bierdosen an den scheiß Straßenrand schmeißen? Verdammte Scheiße. Ich will rauchen, wo ich will. Und ich fahr schwarz in den scheiß ICEs und schreib ein Buch darüber, wie man das macht. Wie man eine Bahncard 100 einfach fälscht, bis zigtausende es machen, damit es die Bahnärsche merken. Doc, das ist Befreiung. Das ist sehr schön, gut. Naja, also ich fand, das ist, naja. Ich fand, die haben sich da schön machen. Reingespielt. Ja, das war doch gar nichts, Mensch. Komm, der zweite Absatz war super. Das ist geraschelt. Das ist reines Papier. Die Grusine überhaupt Ruhe, nicht. Die werden schon ganz nervös. Szene 5. Oberpower. Ach übrigens, ich habe eine super Idee, was die O-Töne angeht. Hm? Pass auf, wir nehmen die Freien aus dem Netz. Aus Nachrichten. Schau, sowas hier. Das sind nur 40 Sekunden. Hör mal. Da war ich drunter, unter diesen Wasserwerfern. Christine Oberpower. Also ich stand am Rand. Sie ist über den Dächern Stuttgarts zu Hause. Ich bin überhaupt... Das ist nicht genial. Ich war völlig... Die begeisterte Porsche-Fahrerin kommt aus einer bekannten Unternehmerfamilie. Überwältigt, mit welcher brutalen Gewalt die vorgegangen sind. Ihre Heimatstadt ist sie immer treu geblieben. Also pass auf, jetzt kommt's. Ich bin ja eine jahrelange CDU-Wählerin gewesen und hatte eigentlich vielleicht ein bisschen naiv ein großes Vertrauen in die Politik. Und das ist, muss ich sagen, massiv in letzter Zeit verloren gegangen. So, was sagst du? Hey, ja. Na, die Musik kommt natürlich raus. Cool. Und die anderen Sachen, die zitieren wir nur an, wo wir sonst viel Geld für die Rechte zahlen müssten. Recht Brinkmann oder Jelinek. Das hat sich noch keiner getraut. Das gibt bestimmt Ärger. Nee, da bin ich dabei. Ich finde das aber irgendwie auch nicht gut. Manchmal denke ich, wir finden für alles kreative Lösungen. Ja? Aber letztendlich dienen wir doch mit jeder Einzelnen dem System. Mein Gott, das ist doch die Scheiße. Sechstens. Jetzt ich. Das ist doch die Scheiße. Die ganze Arbeit, die du dir machst. Dieser Kulturfuck. Jeden Tag. An allen Tagen. wenn du einmal geblickt hast, wie das geht. Einfach was nehmen, das allen gut gefällt. Nein. Nein. Wir erklären es für schlecht. Oder nimm was Altes. Stell was Neues daneben und tu so, als hättest du es verstanden und könntest jetzt was dazu sagen. Oder einfach irgendwas Cooles. Neben irgendwas Doofes stellen. Oder sich einfach auskotzen. Provozieren. Scheiße labern. Leben. Für die Kunst. Kunst. Kultur. Das ist alles pervers. Immer nur die feinen Unterschiede. Und alles, was wir machen, das kann nur ironisch werden. Weil keiner irgendwas ernst nehmen kann. Die sind alle total verhärtet. Und wenn einer stirbt, der es ernst gemeint hat, einer von uns, so langsam, an Krebs, dann willst du doch gar nicht mehr, dass die Leute sein Zeug gut finden. Und dann ist er tot. Und die Leute müssen erst mal ihre Geschichten über ihn erzählen. Und die kommen dann als Fettschicht auf seine Sachen. Und alles, was wir machen, macht uns immer nur klein. Im Großen werden wir gar nichts verändern. Kultur als Bewegung. Das ist doch zum Heulen, dass genau in diesem Moment irgendwelche Typen da draußen sind, die genau die gleiche Arbeit machen wie wir. Mit genau denselben Scheißtricks. Und dafür das Geld der anderen haben wollen. Damit sie sich endlich mal einen besseren Hort für ihre Kinder leisten können. Der nicht um 16 Uhr zumacht. Entschuldige. Du hast gesagt, wir sollen darüber sprechen. Von mir aus können wir jetzt auch nach drüben gehen. Und uns das Zeug von gestern anhören. Nein. Das ist die Energie. Nimm was davon in den Antragstext für die Stiftungen rein. Ich habe das aufgenommen, wenn du es nochmal anhören willst. Was? Ja, klar. Yeah. Ich werd verrückt. Na, ist gut. Szene 7. Aktennotiz. Ja, ich bin's. Ja, schick mir doch noch mal diese zwei Zeilen zu diesem Projekt zu Stuttgart 21, okay? Dann eben zu dem Nicht-Stuttgart 21-Projekt. Es geht um die Gerechten. Du, ich bin nächste Woche auf dem UNESCO-Ball in München. Und dann spreche ich mal mit zwei, drei Leuten wegen dem Plakat, okay? Und, ja, mach bitte den Termin mit unserem Justiziar. Ja, der soll das Manuskript lesen, bevor ihr irgendetwas macht. Der wievielte ist heute nochmal? Ja, mach dazu eine Aktennotiz. Schön. Bis dann. Ciao. Der läuft jetzt wieder los und findet mich zynisch oder sowas. Aber die sehen alle eins nicht. Ich kämpfe doch für sie. Ich halte die Sendeplätze für sie offen. Das ist strukturelle Intelligenz. Ich verwalte deren kulturelles Kapital. Und ich trage die Verantwortung. Die ganze Last. Das kann einen kaputt machen. Kaum zu Hause, 16 Stunden am Tag. Die Hälfte rumgesessen mit diesen unerträglichen Kulturpolitikern. Ah, wenn ich das Wort schon höre. Das schließt sich doch aus, Kultur und Politik. Kultur ist Anarchie. Aber wenn sie Steuergelder will, muss sie verwaltet werden. Ach, aber das interessiert die alles nicht. Nur wir hier oben wissen das alles. Aber wir können dieses Wissen mit niemandem teilen. Es würde doch nur zerredet. Ich habe Maßstäbe. Hohe Maßstäbe. Wenn es nach mir ging, würden wir 12-mal im Jahr die Ermittlung von Peter Weiß wiederholen. Das ist was Großes. Dagegen machen wir doch nur dünnes Kunsthandwerk. dünnes, mieses Kunsthandwerk. Und ich bin die Chefin davon. Oh. Ah. Oh. Szene 8. Wutmix. Ach so, scheiße, machen wir die nächste. Wissen wir eigentlich, was wir machen und warum wir es machen? Nein. Und? Stört uns das? Also, wir arbeiten die Details bei der Arbeit aus, während wir schon loslegen. Lasst unsere Praxis unsere Grundsätze formen. Ja. Dadurch gewährleisten wir präzise Übereinstimmung im Theoretischen. Ja. Das nennen die Improvisieren. Meine Fresse. Komm, mach mal die nächste. Wir brauchen einen Führer. Ich kenne mich aus. Wir brauchen einen Profikiller. Anschluss, Anschluss. Hallo. Mord ist meine Spezialität. Jeder Mann hat seine kleinen Schwächen. Meine ist die Sorte Lecker-Schmecker-Mädels. Mit solchen Sprüchen will ich nichts zu tun haben. War das jetzt in der Rolle oder nicht? Na klar. Hier geht's doch nicht um Menschen. Um Maschinen. Aber darüber denke ich im Moment nicht nach. Ich denke... Was denkst du? Ich denke, warum sollten wir uns untereinander eigentlich trauen, verdammte Scheiße? Ich kenne euch zwei Kerle doch erst seit heute. Was soll's? Wir reden doch bloß drüber. Ja, genau so klingt das auch. Die reden bloß drüber. Das bedeutet denen überhaupt nichts. Ich finde, die machen das ausgezeichnet. Die machen das viel zu glatt. Das ist ohne Leben, ohne echtes Leben. So geht das überhaupt nicht. Wir müssen raus aus dem Studio. Da muss Verfremdung rein. Nein, wir müssen die Dialoge umschreiben. Das muss viel mehr zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack gehen. Du willst das ganze Konzept umwerfen. Ach, das ist doch Gefangenschaft in der Kunst hier. Entschuldigung, aber auch das, was du mir neulich vorgejammert hast. Na, danke. Ja, das klang total nach Kunstknast. Einzelhaft. Immer das Genie sein wollen. Und? Wie willst du das jetzt anders machen? Ja, wir nehmen anderes Material. O-Töne, Musik drunter, Pathos von der ersten Szene an. Weißt du, Montage, Brechung, Ironie. Wir rhythmisieren das und unterlegen das und mischen das. Dionysos tanzt deine Wut. Weißt du, ganz rohes Zeug. Ich habe zu Hause schon mal was aufgenommen. Lass uns damit mal probieren. Womit? Ja, mit dem hier. Sollte eigentlich für das Making-of sein. Ich habe ein paar Texte umgeschrieben, weil du vorgeschlagen hast. Weißt du, wegen der Rechte. Pass mal auf. Okay. Ja, eins, zwei, Test. So, und jetzt? Test. Jetzt fängt die Musik an. Eine neue Gestalt geht um in der deutschen Gesellschaft. Der Wutbürger. Er hat keine Mitte. Er kennt keine Mitte. Er tobt, demonstriert und hasst. Ja, schon falsch betont, Scheiße. Muss ich nochmal neu machen. Aber Stunde eh noch. Für Stunde zieht es ihn an die Bauzäune. Der Wutbürger denkt an sich, nicht an die Zukunft der anderen, nicht an die Städte. Ja, hör mal zu. Deshalb beginnt sein Protest immer mit dem ersten Spatenstich. Wenn es anfängt zu stauben, wenn die Bagger kommen, wenn er auf die andere Straßenseite muss, einen Umweg fahren. So, und jetzt? Vermessungsfehler muss man immer rausziehen. Okay. Wo immer man sie findet, immer. Das ist die erste gottverdammte Grundregel im Saboteursgeschäft. Ich will was kaputt machen. Warum fangen wir nicht mit dem scheiß Bagger hier an? Nur mal zur Übung. Ein wunderschöner neuer 27-Tonner Caterpillar 330 HP Diesel. Unverbindliche Preisempfehlung $29.500 ab Werk. Ein Traumschiff. Und stopp. Und jetzt wieder ich. Achtung. Der Wutbürger liest die Zeitung und meint, er wisse deshalb besser Bescheid als die Politik. Er geht zur Demo und ist in der Mehrheit. Er macht sich zur entscheidenden Instanz. Bremsschläuche und alle Leitungen gekappt. Jetzt mal den Ölstand kontrollieren. Am besten mit schönem, feinem Sand. Und dann noch ein bisschen Benzin nachfüllen. Mit diesem herrlichen Sirup, an dem sich der Motor gleich nach dem Starten festfressen wird. Wow, das ist ein Mord an der Maschine. Gottesmord. Und jetzt schlitzen wir die Sitze auf. Sitze aufschlitzen ist kleinbürgerlich. Jeder Parkplatz, jede Gasleitung, fast jedes Windrad, alle Straßen sind umstritten, wenn sie bloß ein bisschen die Lebenslage verändern. Dann machen wir halt mit den Dingern da unten weiter. Bulldozer, Lastwagen, das sind die wahren Landschaftsarchitekten. Lass uns diese Scheißdinge in die Luft jagen. Anzünden, abfackeln, alle. Die Wutbürger sind alt. Sie wollen noch 10 angenehme Jahre mit altem Bahnhof, alten Straßen, mit alten Bekannten. Man wird uns missverstehen, George. Nicht missverstehen, hassen. Sollen wir uns erklären? Wir sollten die Sache richtig machen. Keine Kinkerlitzchen. Lass uns dieses Scheißding kaputt machen und Gott den Rest erledigen. Ich denke, das täte er. Wenn Gott wollte, dass diese Planierraupe lebt, dann hätte er ihren Tank nicht mit Diesel vollgemacht. Ist doch so, oder? Weißt du was, Sarah? Ich glaube, du hast recht. Ich hab mal geglaubt, ich hätte Unrecht. Aber dann hab ich später herausgefunden, dass ich mich geirrt hatte. Deutschland hat keine Zukunft. Was kommt, werden die Chinesen bestimmen. Das ist unaufhaltbar, bestenfalls gestaltbar. Das ist es. Wir sind mittendrin. Wir meinen uns. Das ist unsere Götterdämmerung. Wir scheitern. Es wird neue Völkerwanderungen geben. Hier hören wir jetzt einfach auf. Schönes Wochenende. Findest du nicht, dass es ein bisschen religiös wird gegen Ende? Was heißt religiös? Überhaupt nicht. Dahin geht's doch, dahin zielt's doch. Verstehst du? Ja, klar. Das hat richtig Schärfe. Ich finde das... Genau das, was wir wollten, was wir gesucht haben. Scheiße, ich muss los. Wieso? Nikita macht schon wieder. Nikita, ja. Also, schönes Wochenende. Szene 9. Schlüsse gestalten. Warum ist das so still hier heute? Ach, mir ging das Gedudel so auf die Nerven. Ich habe Alfredo gebeten, es auszumachen. Und nichts Dampfendes. Nee. Ich stehe jetzt immer eine Stunde früher auf. Samstag und Sonntag hat schon ganz gut geklappt. Um die Welt anzuschauen. Über Scheidungen nachzudenken und all das. Hast du das im Kulturjournal gehört? Nee, was? Das Schauspiel Stuttgart macht eine Inszenierung von Monkey Ranch Gang. Och. Ja, ich habe sofort in der Lizenzabteilung angerufen. Irgendjemand hat vergessen, die Theaterrechte zu sichern. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Tja, sollen die nur. Hey, die kommen viel eher raus als wir. Ist doch egal, die werden nicht die gleichen Schlüsse ziehen wie wir. Und welche Schlüsse ziehen wir denn? Wir zeigen, was das Ganze ist. Eine Ekstase. Mit Gewalt, natürlich, klar. Aber Gewalt gehört ja immer zur Ekstase. Na klar. Ja, weil was überwunden werden muss. Zuerst das eigene Ich. Es geht um einen Lebensinhalt jenseits des Irdischen. Deshalb ist die Wutbürger-Gang doch so drauf, weil sie nur noch materielle Lebensinhalte haben. Deswegen zerstören sie das Materielle, die Maschinen. Mhm. Und? Ist doch klar. Überfremdung, Angst vor dem neuen Altsein. Die brauchen eine neue Religion und sie finden keine. Ja, deswegen auch dieses ständige Gerede über Gott. Es wäre doch total überflüssig, wenn sie an einen glauben könnten. Das tun sie aber nicht. Das Christentum zeigt seine Schwäche. Es ist eine Religion der Schwächlinge, der Feigen, die ihre Angst in Stärke umdeuten. Sag mal, ist das Nietzsche? Nee, darauf kommt man durch Nachdenken. Die Zeit des Christentums, ja, des protestantischen Fortschritts, das ist alles so vorbei. Wir können natürlich keine Moslems werden. Ja gut, das wäre eine gefühlte Niederlage. Das lässt sich nicht vermitteln. Nein, wir machen was völlig anderes. Ich sage dir jetzt, wie du auf das reagierst, was ich jetzt vorschlage. Du sagst bitte nichts und denkst mal darüber nach. Wie wir die Wut verlieren. Die Angst. Die Angst. Wie wir sehr starke Freunde bekommen. Wir werden Buddhisten. Wir werden Buddhisten. Sag jetzt nichts. Sag jetzt nichts. Es wird Völkerwanderung. Von Afrika. Aus Asien. Wir können das nicht aufhalten, aber gestalten. Das ist die Zukunft. Das Zeitalter des Atheismus. Das Zeitalter des Atheismus. war nur eine Episode der Menschheitsgeschichte. Alle vereint in einem freien Glauben, dem sich alle anpassen müssen und der uns den Hass nimmt. Sag jetzt nichts. Sag jetzt nichts. Sag jetzt nichts. Szene 10. Zweigleisig fahren. Vereint in einem freien Glauben, dem sich alle anpassen müssen und der uns den Hass nimmt. Sag jetzt nichts. Es war richtig, dass Sie damit zu mir gekommen sind. Ich meine, wir können die Leute doch nicht zum Buddhismus bekehren wollen. Der Mann hat manchmal eine harte Sprache drauf, ja. Ein bisschen daneben, aber seelengut, ja. In ihm steckt ein Künstler. Den müssen wir schlichten. Ich habe schon ein paar sehr prominente Leute im Boot als eigene Köpfe. Ich meine, denen kann ich nicht mehr absagen. Eigene Köpfe. Wer ist denn das? Ja, um die kümmere ich mich. Bitte keine Kontaktaufnahme ihrerseits, ja? Sie machen das Stück und... Wir fahren von jetzt ab zweigleisig, ja? Wir müssen am Ende was haben, was wir senden können. Sie machen zwei Fassungen. Okay. Eine mit ihm, mit seinen Sachen, und dann eine, wenn er nicht da ist. Mhm. Ich werde ein paar Konferenzen ansetzen, zu denen er kommen muss. Und machen Sie bitte eine sichere Sache draus, ja? Nah am Text, an den Charakteren. Die Hörer müssen mehr über die Figuren nachdenken. Nicht so viel über die Verhältnisse. Die Menschen machen doch die Verhältnisse, oder? Ja. Ach, und noch was. Hast du Lust, mich zu küssen? Oh, ja, verdammt nochmal. Na also, worauf wartest du dann noch? Du bist doch deine eigene Frau. Nee, ich glaub lieber doch nicht. Szene 11. Zu zweit. Doc? Hä? Was genau weißt du über diesen Jungen, diesen Hey Duke? Auch nicht mehr als du. Der Mann hat eine echt harte Sprache drauf. Alles, was er ins Visier kriegt, will er in die Luft jagen. George ist aufrichtig. Der Junge redet so, weil er vor Wut schier platzt. George ist verdreht, aber zur richtigen Seite hin. Wir brauchen ihn selten. Doc, ich will dir ganz aufrichtig sagen, dass ich mich irgendwie auch über dich wundere. Du bist älter als wir anderen alle und eine ganze Stange reicher. Und dazu noch Doktor. Aber solche Herrschaften benehmen sich nun mal nicht so wie du. Ich habe zu viel verletztes Gewebe unter dem Mikroskop gesehen. Diese primitiven Blutzellen, die sich wie eine Seuche vermehren. Ich glaube, das Böse ist im Essen, im Lärm, im Massenrummel, im Stress, im Wasser, in der Luft. Ich habe zu viel davon gesehen, Smith. Und es wird noch viel schlimmer werden, wenn wir zulassen, dass die ihre Pläne ausführen. Darum. Schön, dass Sie anrufen, Herr Goldberg. Ach so, sein Sekretär. Oh, ja, auch. Ja, die auch. Nein, der hat abgesagt. Ja, sicher ist das wichtig. Klar, ich verstehe das vollkommen. Ja, es wäre ja nur ein Foto auf einem Plakat. Und darauf würde die Gerechten stehen. Nein, mit E. Und? Was ist mit Doc? Er ist ein kleiner Junge. Total unschuldig. Er glaubt, er wäre auf einer Art Kreuzzug. Das sind wir doch auch. Was wäre das denn sonst hier? Warum bist du eigentlich dabei, Bonnie? Es ist das erste Mal, dass du mich mit meinem Vornamen angeredet hast. Verdammte Scheiße. Muss ich in Zukunft besser aufpassen. Bist du verrückt? Die ist doch das Einzige hier, was einen erwachsenen Mann dazu bringen kann, mit diesem kommunistischen Scheibenkleister rumzumachen. Ich denke halt immer noch, ohne dieses scheiß Weib kämen wir besser klar. Ja? Ja, hallo, Herr F***. Ja, das freut mich sehr, dass Sie wegen die Gerechten anrufen, ja. Ich muss aber auch gleich weg. Doch, ich hatte Ihre Mail gelesen. Also, es freut mich sehr, dass unsere Kampagne bei Ihnen auf, ja, so fruchtbaren Boden fällt. Aber ob wir wirklich 5 kulturfreie Tage in der Woche fordern können? Wir sind ja öffentlich recht. Okay. Ja, ja, ich hatte das verstanden. Alle Museen zu, kein Fernsehen, keine Nachrichten, keine Zeitung. Die Leute einfach in Ruhe lassen. Ja, das wäre schon revolutionär. Dreh dich um. Genau das habe ich gemeint. Dreh dich um. Fahr zur Hölle, dreh dich doch selbst um. Hier kommt der Arschmann. Der Arschmann kann sich meinetwegen auf den Mund verpissen. Aber Bonnie... Da gibt es etwas, was ich dir lieber sagen sollte. Ich glaube nicht, dass ich das hören will. Ja, Sie wären der einzige Kulturdezernent, der mitmachen würde. Der Herr F***, der hat auch Interesse gezeigt. Aber S*** ist halt natürlich kleiner als S***hausen. Sie wären dabei. Sie kriegen das ganze Paket. Die Ausstellung, die öffentliche Preview, die Posterkampagne. Nein, das zahlen wir. Die Eröffnungsrede, die halte ich. Das ist klar. Eine gut organisierte nationale Bewegung? Dachtest du, wir sind allein? Ich wette, dass genau in diesem Moment irgendwelche Typen da draußen sind, die genau die gleiche Art von Arbeit machen wie wir, überall im Land. Kleine Gruppen von Leuten, immer nur 2 oder 3 zusammen und alle schlagen zurück. Und warum hören wir dann nie was davon? Weil solche Nachrichten natürlich unterdrückt werden. Hättest du Lust, mich zu küssen? Oh ja, verdammt nochmal. Na also, worauf wartest du denn noch? Ach, Scheiße. Du bist Docs Frau. Bin ich nicht? Ich bin meine eigene Frau. Ich weiß nicht. Tja, ich weiß es. Jetzt küss mich, du hässlicher Bastard. Ich glaube lieber doch nicht. Warum denn nicht? Ich muss erst mit Doc reden. Szene 12. Explosives Ende. Wusstest du eigentlich, was Monkey French ist? Ja. Nee. Ein Universalschraubenzieher. Ich hab gedacht, die heißen wegen irgendeines Ortes, so den ich überlesen habe. Sorry, wie waren die Aufnahmen gestern im Studio? Dass wir ausgerechnet jetzt so viele Programmreformsitzungen haben. Die Scheiße. Sagst du da eigentlich was von unserem Stück? Na, kein Wort. Also, was war mit den Aufnahmen? Ach, ich hab die im Studio liegen gelassen. Kannst du mir die Sachen nachher vorbeibringen? Oh, ich will heute nicht raus. Wir haben die Schauspieler nur noch heute. Uli muss einen Tag früher weg, Filmdreh, Frankfurter Tatort. Ach, Scheiße. Wir haben gestern so viel geschafft. Die ganzen Diskussionsszenen. Die Szene, wo sie den Zug entgleisen lassen und dabei fast einer stirbt. Und die Sexszenen. Echt? Du, die Szene, wo Heidjuk auf den Typen trifft, der auch Sabotageakte macht, die ist super geworden. Mhm. Heute machen wir nur noch die Dammsprengung. Ja, und dann nur noch schnell die Verurteilung und den Schluss. Nee, dann lass uns mit der Sprengung aufhören. Du willst die Verurteilung rausnehmen? Ja. Bei dir kommen die ungeschoren davon? Ja, komm, das Urteil, das ist ein rein literarischer Schluss. Das ist nichts fürs Radio. Nein, bei uns ist mit der Sprengung Schluss. Und die muss so echt klingen, dass alle meinen, in ihrer Umgebung wäre wirklich was hochgegangen. Wie soll denn das gehen? Wir machen ein total ausgetüfteltes Soundding. Alle Ü-Wagen, die an dem Tag draußen sind, nehmen Lautsprecher mit. Und wenn dann die Sprengung kommt, dann drehen die gleichzeitig voll auf. Das ist totaler Blödsinn. Wieso? Willst du die Kritiken zum Stück in U-Haft lesen? Man wird doch mal träumen dürfen. Aber der Effekt muss so ähnlich sein. Eine unglaubliche Detonation und dann Stille. Die letzte Minute des Stücks muss komplette Stille sein. Nein, die Leute müssen den Eindruck haben, als sei wirklich was in die Luft geflogen. Die müssen richtig Angst haben. Und dann, nach der Minute, kommt unglaublich schöne Musik. Was Fernöstliches, so Meditatives. Das lassen wir uns extra komponieren. Der Gedankengang muss so sein, alles kaputt, Stille, neue Welt. Das macht die Überwindung des Alten und die Ankunft von was Neuem in 3 Minuten erlebbar. Das ist Kitsch. Das ist Kitsch. Dann machen wir am Ende einfach die Sprengung. Und die muss klingen wie Erlösung und irgendwie meditativ. Eine gute Sprengung. Ah, könnte man so machen. Man nimmt Stimmen auf, die vor Freude aufschreien, und aus dem Material bauen wir uns eine Explosion. Wir machen eine Explosion aus Glück. Und die Hörer kriegen Sehnsucht danach, auch eine solche Explosion zu erleben. Szene 13. Reise zu gewinnen. Eine Explosion der Freude? Ja. Er ist einfach in die Stockhausen-Proben gegangen und hat mit dem Chor gesprochen. Die haben dann in der Pause improvisiert. Clever. Er hat auch noch andere Sachen reingemischt, hat er gesagt. Aber er hat sie mir nicht vorgespielt. Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Stell dir vor, er will die Sprengung selber live einspielen. Wir sollen alle die gleiche Überraschung erleben wie die Hörer. Es ist ja vorher im Stück die Rede von Sprengen. Das wird keinen überraschen. Naja, ich weiß nicht. Kann er nicht vielleicht im unteren Frequenzbereich was machen? Also was eigentlich verboten ist? Ja, das lassen wir absichern. Du willst das senden? Na klar, mit den eigenen Köpfen. Du, pass auf, wir machen das Publikum zu den Geschworenen, ja? Wir lassen sie das Urteil fällen. Wir machen das Stück bis zur Gerichtsszene, hören nach 45 Minuten auf und wir fordern dann die Hörerinnen und Hörer auf, ihre Stimme abzugeben. Soll die Monkey Ranch Gang für ihre Sabotageakte verurteilt werden oder nicht, zum Beispiel, ja? Und damit die Leute anrufen, verlosen wir eine Reise in den Grand Canyon. An die Schauplätze des Romans. Das ist... Ist noch nie da gewesen. Ein demokratischer Schluss bei einem Hörspiel. Nicht mehr einfach vorsetzen, nicht kalt durchführen. Die Leute mögen es nicht, so behandelt zu werden. Aber muss die Reise sein? Aber ja, klar. Wir schicken ein Kamerateam mit und machen hinterher noch was fürs Fernsehen. Und wir machen, das habe ich vergessen zu sagen, wir machen im Anschluss an die Ausstrahlung eine Live-Diskussion. Auf dem Sender? Im Internet. Mit Experten. Und einem von den eigenen Köpfen, ja. Die geben dann ihr Urteil ab über die Monkey Ranch Gang. Und verstehst du, sie diskutieren dann den Zustand der Gesellschaft anhand unseres Stücks. Mehr können wir nicht. Mehr kann Kunst nicht erreichen. Vierzehntens. Molly. Ich hab in England studiert, ne? Und da gab es an der Uni immer einen Society-Tag. Ja. Ich bin natürlich sofort Mitglied bei der Labour Party Society geworden. Ey. Und dann habe ich aber den Stand der kommunistischen Society entdeckt. Und ja, dann bin ich da auch Mitglied geworden. Weil zu den Treffen der Labour Party sollte man was zu trinken selbst mitbringen. Und die Kommunistik Society hat uns sofort gleich zu einer Demo nach London eingeladen. Schließt das Hauptquartier der BNP, das war die British National Party, also Neonazis, harte Nazis. Die französischen Studenten, die hatten das aber überhaupt nicht begriffen, die waren total heiß, weil die dachten, es ging um die Banque Nationale de Paris, also, verstehst du, BNP, ja, klar. Und als wir da im Bus zur Demo saßen, da kam plötzlich eine unglaublich gut aussehende Frau auf mich zu und fragte so, naja, so wo ich herkomme und was ich so studiere und was ich mit meiner Teilnahme bewirken wolle. Oh Gott. Ja, dann habe ich irgendwas rumgestammelt, weiß gar nicht mehr. Irgendwie, naja. Und sie hat mir so tief in die Augen geschaut und gesagt, weißt du, heute werden wieder zigtausend demonstrieren und das Hauptquartier wird trotzdem stehen bleiben. Aber wenn du und ich heute Nacht hingehen und zwei Molotow-Cocktails reinwerfen, dann ist das Ding weg. Szene 15. Umgedreht. Sie diskutieren dann den Zustand der Gesellschaft anhand unseres Stücks. Ja, mehr können wir nicht. Mehr kann Kunst nicht erreichen. Was sagst du? Was bist du für eine miese Sau? Hey, Moment mal, ich bin doch zu dir gekommen, um dieses Scheißende zu verhindern. Und deine Sprengung auf Sendung zu kriegen. Die Leute müssen das hören. Ich meine, das ist doch keine Kunst, wenn die Leute entscheiden dürfen, was sie hören wollen. Keine Angst, die werden das hören. Ja, wie denn? Die schalten doch diese Telefonleitungen ins Studio für die Diskussion. Wir drehen die Leitungen einfach um. Wir strahlen die Sprengung übers Telefonnetz aus. Das geht technisch. Wir lassen uns darauf ankommen, welche Fassung des Stücks gespielt wird. Aber im entscheidenden Moment drehen wir die Sprengung über die Telefonapparate auf. Wir treffen die Leute im Sendegebiet an ihrer wundesten Stelle. Du wirst sehen, in den Haushalten platzen die Telefone. Das macht BAF im gesamten Sendegebiet. BAF! Dorf! Dorf! Hallo, hier ist Ihr WDR 3. Bitte hinterlassen Sie Ihre Meinung zum Hörspiel Inszenierte Sprengung. Ja, ich rufe an wegen des Hörspiels und ich wollte sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin nämlich auch dafür, dass diese Wutbürger nicht die Zukunftschancen Deutschlands verbauen, ja? Ja, ich rufe wegen der Reise an. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie das läuft. Kann man nur mitmachen, wenn man angerufen wird, oder muss man irgendwo hinkommen? Also ich habe das Buch gelesen und bin nun sehr enttäuscht. Also Sie sind diesem Buch überhaupt nicht gerecht geworden. So viele sachliche Fehler drin allein schon und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass jemand über Kunst so platt spricht, wie hier in diesem Hörspiel dargestellt. Ja, sehr traurig. Also das war ein super Hörspiel. Das muss mal gesagt werden, alle Beteiligten waren total klasse. Ich weiß, es klingt jetzt so, als wenn ich zum Sender gehören würde. Und über die eigenen Sachen sagt man ja am besten auch nichts. Außer natürlich Fakten. Sie hörten Inszenierte Sprengung. Ein Stück Monkey Ranch Gang von Thomas Böhm. Nach einem Motiv aus Edward Abbeys amerikanischem Roman aus den 1970er Jahren. Sie hörten Sona MacDonald als Kulturchefin, Markus Hering als Redakteur, Alexandra Henkel als Regisseurin, Helmut Kraus als Doc, Luise Helm als Bonnie Abzug, Alexander Hauf als Seldom Seen Smith, Oliver Brücker als George Heyduke III., Daniel Wiemer als Ansager. Technische Realisation Peter Kainz, René Kornfeld und Gerd Nesken. Regieassistenz Nadine Schmid. Regie Martin Zürker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011.